Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Kreuzzug und Dschihad. Der gefährliche Mythos vom Kampf der Kulturen. Teil 2. Marx, Islam, Goodwins Gesetz und das Meme. Von Christoph Borgmer. Im Rahmen des Jahresseminars der wertkritischen Theoriegruppe Krisis sprach als Gastreferent der Journalist Christoph Borgmer über die Erfindung des Orients durch den Westen, über Antisemitismus in der arabischen Welt und das moderne Wesen des vermeintlich vormodernen Islamismus. Christoph Borgmer stammt aus Heidelberg, ist Islamwissenschaftler und Publizist, der seit 30 Jahren die islamische bzw. arabische Welt bereist. Ich fange also mal an mit einem kleinen Artikel, den ich kürzlich geschrieben habe, der noch nicht erschienen ist. Und der heißt Islam, Marx, Goodwins Gesetz und das Mem. Und ich möchte da eigentlich zwei meiner Inspiratoren zitieren zu Anfang. Und das erste ist Karl Marx. Der hat geschrieben: Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen. Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religionen ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Pendonneur, ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestaktion dagegen, das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, weil sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann, als durch den Ausruf eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer. Arme Hunde, man will euch wie Menschen behandeln. Soweit Karl Marx. Ein zweiter Lehrer, mit dem ich öfters mal zu tun hatte, ist vor ein paar Jahren verstorben, Johannes Anjoli, Politikprofessor in Berlin. Mit dem habe ich mal ein paar Gespräche geführt, die auch aufgezeichnet wurden. Und der hat zum islamischen Fundamentalismus gesagt, dass man sich fragen soll, was eigentlich das Ziel dieser Bewegung ist. Ist das Ziel dieser Bewegung der emanzipierte, der freie, der selbstbewusste Mensch? Und wenn man sich diese Frage stellt, hat man eigentlich schon die Antwort darauf, was der Islamismus eigentlich ist.

just don't know. Also, fange ich jetzt mit meinem Vortrag an. Es ist nicht wirklich wichtig, etwas über die Religion des Islam zu wissen. Außer vielleicht, dass Muslime aufgrund der religiösen Vorschriften gänzlich auf Alkohol verzichten, was ein bemerkenswerter Fortschritt ist, aus der Perspektive einer religiös-rituellen Kultur- und Sittengeschichte betrachtet. In der BRD gibt es jährlich 16.000 Alkoholtote. Nach über 1300 Jahren hält sich aber immer noch nicht jeder Muslim daran. Wer dennoch einen ungestillten Wissensdurst bezüglich des Islam verspürt, findet leicht auffindbar in unzähligen Veröffentlichungen weiteres zur Entstehungsgeschichte und zur religiösen Praxis. In deutschen Buchhandlungen ist seit 2001 Mohammed allgegenwärtig und Karl Marx allabwesend. Wer da nicht eine Verschwörung vermutet oder gar Al-Qaida am Werk sieht. Der reale gesellschaftliche Machtverlust religiöser Institutionen hat jedenfalls unzweifelhaft den Weg in Europa als auch im Islam dafür freigemacht, sich ohne Gefahr für Leib und Leben mit Religionen überhaupt zu beschäftigen. Aber noch die erste Übersetzung des Koran aus dem Arabischen ins Deutsche 1772 von einem Herrn David Friedrich Megerlein mit dem Titel Die türkische Bibel oder der Koran ist mit einem Kupferstich Mahomet, der falsche Prophet, Hinweis auf die jahrhundertelange Rezeption des realen politischen und militärischen Orients als Bedrohung. Ideologisch ist der Islam der unmittelbare Machtkonkurrent des Katholizismus. Und seit Beginn des 16. Jahrhunderts auch des konquistadorischen Prinzips. Mit dem ideologischen Leitmotiv, eigentlich seid ihr alle Christen, ihr wisst es nur nicht, verkörpert Christoph Kolumbus dieses konquistadorische Prinzip. Er bezeichnet die ideologische Wende zur Neuzeit. Im Mittelalter, insbesondere zu Kreuzzugszeiten, galten die Muslime als Antichristen. In Dantes Inferno, jene letzte Gesamtschau mittelalterlicher Welterfahrung, findet sich Mohammed in der Hölle wieder. Seit Christoph Kolumbus geht es nicht mehr um Distanz und Gegnerschaft, sondern um Bekehrung. Der andere, der Fremde, muss gezwungen werden, seine wahre Christenmenschnatur zu erkennen, bevor er doch allerdings mit gereinigter Seele auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Wer sich partout weigert, missionieren zu lassen, verharrt im Mittelalter, bleibt der Antichrist. Ein Stigma, welches ihn auch in Gefahr bringt, vernichtet zu werden. Die Weigerung kulturell islamisch geprägter Gebiete, sich der Eroberung zu unterwerfen, führte zur Stigmatisierung zunächst der Türken, später der Araber und Muslime. Es bildete sich ein Bilderkanon heraus, der sich als langlebig herausgestellt hat, und aus dem auch heute noch reichlich von Politikern und Kirchenfürsten geschöpft wird. Radikalisiert werden diese Stigmatisierungen in der sich entwickelnden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Das Islambild oder Muslimbild entwickelt sich parallel zum Zigeunerbild. Neben den Orientalisierungen und Verherrlichungen von angeblich freier Sexualität, also das findet sich sowohl beim Zigeunerbild als auch beim Muslimbild, nehmen wir mal als Beispiel Carsten Niebuhr. Das ist ein deutscher Wissenschaftler, der Mitte des 18. Jahrhunderts im Auftrag des dänischen Königs mit einer Expedition durch den arabischen Orient gereist ist. Und dort steht also Fantastisches drin über Harems und Frauen und Gelage und so weiter. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass er es nie gesehen hat. Das ist nämlich so einfach gar nicht zugänglich gewesen. Außerdem sind die meisten, die dann darüber geschrieben haben, auf dem Weg zurück wieder gestorben an irgendwelchen Krankheiten. Also ich glaube, er alleine oder noch mit jemandem sind überhaupt nur zurückgekehrt von dieser Expedition. Musik. das? Ein neues Wunderspielzeug. Die Silbermaid. Kann sie noch was anderes machen? Ja, umarmen und küssen. Das tun meine Weiber auch, wenn sie wollen. Ihre Liebe ist süß wie der Kuss der Sünde. Keine von deinen Frauen kann so gut küssen. Sie übertrifft alles. Willst du damit sagen, ich soll meine Weiber rauswerfen und mir vor den Dingern ein paar anschaffen? Also, Orientalisierung und Verherrlichung von angeblich freier Sexualität und unendlichem Reichtum. Daneben existiert das Bedrohungsszenario des faulen, nicht lernfähigen Orientalen mit all seiner antichristlichen Verruchtheit. Im 19. Jahrhundert verfestigt sich dieses Bild. Karl Marx war diesem Bild auch ein wenig verfallen. Man spricht Mitte des Jahrhunderts abwertend von der orientalischen Wirtschaftsweise und hält sich gleichzeitig lästige Konkurrenten in der industriellen Entwicklung wie das Ägypten des Mohammed Ali mit militärischen Mitteln von Leib. Dazu muss man wissen, dass, wenn man das volkswirtschaftlich untersucht, der Entwicklungsstand Ägyptens um 1850, 1860 etwa dem von Deutschland entsprach. Industriell, gesellschaftlich und so weiter. Dann hat man einen kleinen Krieg gemacht. Und naja, was daraus geworden ist, wissen Sie. Später in der Hochphase des Imperialismus schafft man über geschicktes Finanzwesen das Osmanische Reich vollständig abhängig von den politischen Entscheidungen Europas zu machen. Zeitweise wurde sogar ein Finanzminister eingesetzt, der kam aus England. Gleichzeitig sprießen allerdings allerlei exotistische Blüten. Nehmen wir als Beispiel den im 19. Jahrhundert sehr bekannten Dichter Friedrich Martin Bodenstedt. Der hat also Lieder veröffentlicht, die heißen Lieder des Mirza Schafi'i und erschienen bis Anfang des 20. Jahrhunderts in über 40 Auflagen. Dieser Lyrikband war einer der erfolgreichsten Bücher der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als es dem Autor allerdings nach einigen Ausgaben zu bunt wurde und er richtigstellte, dass er der Verfasser und nicht der Übersetzer des Buches sei, ja, es einen Mirza Schafi'i in Wirklichkeit überhaupt nicht gäbe, hat ihm niemand geglaubt. Und er starb in dem Bewusstsein, ein berühmter und bekannter Übersetzer zu sein und kein Lyriker. Solche nebensächlichen Erscheinungen verdeutlichen, dass die Stigmatisierung endgültig in der bürgerlichen Gesellschaft verankert ist. Bis in die Gegenwart erfüllen sie ihren Zweck zur Volksbildung und Disziplinierung, Nationenbildung. Wir sind in Franken, hier gibt es auch einen bekannten Autor, Ludwig Derleth, 1870 bis 1948, Lyriker im Kreis um Stefan George. Der veröffentlichte einen Werdegang der Reise der Seele zu Gott. Zitat aus dem Kirchenlexikon: Sein leidenschaftliches Bemühen zielte auf eine neue hierarchische Ordnung eines gereinigten katholischen Christentums. Titel seines Buches: Der fränkische Koran. Entstanden zwischen 1919 und 1932, als wenn er da nichts anderes zu tun gehabt hätte. Auch die BRD hat im Laufe ihrer Existenz immer wieder den Orient intellektuell konstruiert und populistisch instrumentalisiert. In den 50er und 60er Jahren propagierte man einen Orient der Massen, der sich in der Faszination für die Herrscherhäuser äußerte, insbesondere dem persischen Pharaonenthron. Entsprach doch dieses Bild genau den Fantasien der Kleinbürger, unendlicher Reichtum und unumschränkter Herrschaft durch das Wirtschaftswunder zu erlangen. In den 70er Jahren fügten die politisierten Studenten ein Orient des Widerstands hinzu, symbolisiert durch die palästinensische Fatah und die iranische Tudeh-Partei. Unter dem lautstark propagierten Banner internationaler Solidarität und internationalem Antiimperialismus übersah man, bewusst oder unbewusst, den kaum verhohlenen Antisemitismus, der sich in der arabischen Welt parallel zum Antizionismus entwickelt hatte. Man übersah auch den sich entwickelnden militanten Islamismus, der in den 60er Jahren mit islamisch begründeten Konzepten auf die autoritären Herrschaftssysteme in der arabischen Welt reagierte. Der Orient wurde eben als Teil der Weltrevolution imaginiert. Dagegen stand, ausgehend von den Attentaten während der Olympischen Spiele in München 1972 und der nachfolgenden Ölkrise, das Bild der Massen von einem Orient der Terroristen. Auch die Ursprünge des Massentourismus in den Orient finden sich in dieser Zeit. Heerscharen von Hippies zogen als kiffende, langhaarige Peace-and-Love-Prediger nach Marokko, Iran und Afghanistan. Nach Ende des Jahrtausends, ich war zufällig ein paar Monate in Afghanistan während der Taliban-Zeit, also noch Ende des Jahrtausends unter den Taliban, stellten die zurückgelassenen VW-Busse mit den Hippie-Parolen Love and Peace einen nicht unbedeutenden Teil des öffentlichen Überlandfuhrparks in Afghanistan. In den 80ern erlebte der Massentourismus dann in Ländern wie Ägypten, seit 1973 pro-amerikanisch orientiert, Präsidialdiktatur und seit 26 Jahren mit Hilfe des Ausnahmezustands regiert, Tunesien, Militärjunta und die Türkei, trotz Militärputsch, einen Boom. Den heimischen, dort heimischen Wirtschaftseliten gelang es zusammen mit transnationalen Touristikunternehmen, den Massentouristen ein Orient aus orientalisierenden Vorstellungen des 19. Jahrhunderts vorzugaukeln, von der Haremsfantasie bis zum üppigen Gelage, von der orientalischen Weisheit aus 1001 Nacht bis zur Interpretation antiker und mittelalterlicher Geschichte als weiße, bürgerliche, europäische Antike. Das industriell reproduzierte Abziehbild des Orients als Geschäftsgrundlage für billigen Massentourismus wird weder durch militante Anschläge der Islamisten, Ägypten, Tunesien, Türkei, erschüttert, noch durch Tausende von Flüchtlingen, die an Marokkos Grenzen elend krepieren. dass zur Einschwörung auf den vorläufigen Endsieg des Kapitalismus nach 1989 orientalisierende Stigmatisierungen wieder reaktiviert wurden, ist also nicht verwunderlich. Mit dem Verschwinden des Ostblocks fehlte das nationalstaatlich zwingend erforderliche Feindstigma. Viele der rat- und orientierungslosen Autoren des veröffentlichten Antikommunismus fanden jedoch, Gott sei Dank, schnell im neuen alten Feindbild Islam ausreichend Gestaltungsmöglichkeit und Einkommenssicherung. Von so viel Aufmerksamkeit gebauchpinselt gesellten sich auch der, die ein oder andere Urgläubige, Muslime, hinzu. Doch den Ton gaben andere an. Mal war es ein Islamwissenschaftler, dann wieder ein Theologen, nicht zu vergessen die Journalisten, Publizisten, Autoren und Schriftsteller, die etwas zum Thema Islam und wie er wirklich war, ist und zu sein hat, zum Besten gaben. Titel wie »Was will der Islam in Deutschland?« oder »Deutscher Islam, Islam in Deutschland« oder »Muslime in Deutschland« oder »Der Islam« oder »Begegnung mit dem Islam« oder »Kleines Islamlexikon« oder »Allah ist ganz anders« zeugen vom Klammer auf Klammer zu, Klammer auf, R, Klammer zu, echten Aufklärungswillen. Als wenn mit dem Fall des eisernen Vorhangs plötzlich der Blick in das Obskure frei geworden wäre. Natürlich gab es auch die wahrhaft aufrechten Publizisten. Sie wollten retten, was mit Tod, Verzweiflung, Vernichtung, Prekarismus und so weiter bedroht war. Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Demokratie. Dass diese sich um und zum Islam verhalten muss, war selbstverständlich. Irgendwie war die Lücke im öffentlich reproduzierbaren Meinungsbild frei geworden und die Intellektuellen schrieben um der eigenen Ruhmesgelüste und zur Rentensicherung seitenlang ab oder zitierten sich selbst. Titel wie »Im Schatten Allahs, der Islam und die Menschenrechte« oder »Die Araber und ihr Traum vom Großarabischen Reich« oder »Islam und Abendland, Geschichte eines Dauerkonflikts« oder gar »Die Verschwörung« wurden verfasst. Doch die ideologische Situation änderte sich grundlegend mit den Anschlägen vom 11. September, insbesondere für weite Teile der radikalen Linken. Hatte man in den 90er Jahren noch vehement gegen die USA in Irak und gegen die neudeutschen Hegemonialansprüche, die im Jugoslawienkrieg offen zutage traten, agitiert, trat nun, wie von einem Lichtblitz getroffen, eine globale Bedrohung in den Mittelpunkt der Wahrnehmung. Und sie hieß Islamisten. Islamischer Fundamentalismus, Dschihadisten und so weiter. Konnten die Taliban noch in der Zeit, wo ich dort war, relativ ungestört im Namen des wahren Islam jede Gräueltat begehen? Ich kann mich an ein Fußballspiel erinnern, was zwischenzeitlich in der Pause nicht nur durch Gebete, sondern auch durch eine kleine Steinigung unterbrochen wurde. Man hatte also folgendes Prozedere, bei Pädophilie hat man dann so eine Wand aufgebaut, dann stellte man den daneben, bei Homosexualität, und dann ließ man die Wand einkrachen. Also die konnten relativ ungestört jede Gräueltat begeben, wie übrigens heute noch das Regime in Khartoum, Sudan, sah die Welt mit einem Schlag anders aus, klarer, eindeutiger. Gut und Böse hatten endlich wieder zueinander gefunden. Zwar wurde in manch unverständlichem Radikalverbalismus immerhin erkannt, dass Antisemitismus auch außerhalb der kapitalistischen Zentren politische Ideologie sein kann, aber die Ausführungen blieben wenig erhellend. Es interessierte kaum jemanden und interessiert bis heute kaum jemanden, wie die Entwicklung kapitalistischer gesellschaftlicher Strukturen mit der Herausbildung neuzeitlicher antisemitischer Vernichtungsfantasien zusammenfallen. Vielmehr wurde gezimmert und gebastelt und gedreht und gewendet, bis auch für den Nahen Osten klar war, dass die Geschichte des islamischen Fundamentalismus sowie die neuzeitliche Geschichte der arabischen Gesellschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt und einzig und allein nur mit Hitler zu tun haben. Goodwins Gesetz schlug zu. Goodwins Gesetz ist Ihnen wahrscheinlich allen vertraut. Sie sind chatmäßig im Internet unterwegs. Und da gibt es eine Geschichte, wenn man miteinander diskutiert und wenn dann jemand sagt, aber Hitler ist schuld, dann ist die Diskussion beendet. Das ist Goodwins Gesetz. Beim Stichwort Islam ist die Gleichung Islamisten vorgegeben und wird sofort zur allfälligen Verschwörung der Islamisten gegen Westen, die per se mit Antisemitismus kombiniert ist und Millisekunden später beim Nazi-Vergleich und dem Faschismus landet. Sich differenziert zu äußern, bedeutet bis in die Gegenwart das Risiko, als Antisemit denunziert zu werden. Eine befreundete Journalistin, um Ihnen ein Beispiel zu geben, verlor, ob solch differenzierter Betrachtungsweise und längerer Auseinandersetzung mit dem Thema, ihren Arbeitsplatz im Kollektiv. Einige der sogenannten Linken schafften es mit ihren islamischen Verschwörungsfantasien bis ins bürgerliche Lager. In Zeit und Spiegel hieß man sie willkommen. Es sei ihnen auch die anstehende Audienz beim Papst vergönnt. Thank you. Reden wir nur kurz über die Verhältnisse im Nahen Osten, ganz kurz. Der arabische Nationalismus als tragende Staatsideologie ist Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gescheitert. Seither versucht der politische Islam, in das entstandene Machtvakuum vorzustoßen, bislang weitgehend erfolglos. Trotz dem jahrzehntelang nie versiegenden wollenden Geldfluss aus den Golfstaaten, die auch die religiösen Stichworte für die ideologische Front gegen den arabischen Nationalismus, gegen Sozialismus und Kommunismus definieren, trotz der strategischen und finanziellen Unterstützung durch die USA und Großbritannien, trotz der in vielen arabischen Ländern noch existierenden volksreligiösen Verankerung des Islam. Der politische Islam, in seiner radikalen Variante jedenfalls, konnte in keinem Staat die Macht tatsächlich übernehmen. Weder durch Gewalt, noch durch Wahlen. Das heißt jedoch nicht, dass nicht auch, vielmehr, dass gerade auch in islamistischen Parteien und Organisationen Verschwörungstheorien verbreitet sind. Die wichtigste und gleichzeitig populistischste ist, dass es während des Lebens von Mohammed eine ideale islamische Gesellschaft gegeben hat. Hier fällt moderne politische Ideologiebildung mit populären Islamvorstellungen zusammen. Anlass zu wissenschaftlicher Betrachtung der Frühgeschichte des Islam wird vermieden. Ich finde, es macht sich immer wunderschön daran deutlich, an der Zeitrechnung, die man dort hat. Es gibt die Zeitrechnung, wie Sie wissen, im Islam mit der Hijra, der Auswanderung des Propheten von Mekka nach Medina. Das ist das Jahr Null. Aber es gibt keinen vor Christus, es gibt keinen vor Mohammed. Wenn ein Muslim über die Zeit davor spricht, benutzt er die christliche Zählweise. Eine Vorgeschichte des Islam, auch das, existiert nur aus religiöser Perspektive, zum Beispiel in der Prophetenfolge. In manchen militanten Gruppen wie Al-Qaida beispielsweise wird der Westen als kulturverschwörungstheoretisch beschrieben. Der Westen habe sich verschworen zur Vernichtung des Islam und der arabischen Welt und er betreibe dies auf allen Ebenen. Hier werden die alten antiimperialistischen Reflexe auf die westliche ökonomische und politische Dominanz in religiöse Argumentationsketten überführt. Interessant daran ist, dass sich diese Rhetorik komplementär zur Rhetorik des Kulturkampfes im Westen entwickelt hat. Huntington auf Islamisch quasi. Dazwischen existiert allerlei Schattierung vom Dialog der Kulturen, für den sich sowohl die autoritären, autokratischen, totalitären arabischen politischen Eliten wie auch die westlichen stark machen. Also interessant in diesem Zusammenhang ist der Fall Ägypten. Deutschland hat also dort die erste Auslandsuniversität gegründet, vor 2 Jahren etwa. Ich glaube, vor 2 ist die eröffnet worden. Und Ägypten ist also eines dieser Staaten, wo man sagen muss, naja, Ausnahmerecht und so weiter, Paralleljustiz, Folterung, naja, da müssen wir mal ein bisschen Bildung reinbringen. Ne? Da machen wir mal immer eine Uni auf, ne? Die kostet auch nicht viel, $500 im Monat, ne? Dann werden wir mal Ingenieur. Ansonsten ist es in Kairo so, dass sie deshalb arbeitslos sind, weil die Fahrt mit dem Bus zur Arbeitsstelle teurer ist als das, was sie verdienen. Sie müssen also mehr für die Fahrt ausgeben, als das, was sie an Einnahmen haben. Insofern ist es besser, gar nicht erst loszufahren. Aber das ist nicht nur in Ägypten der Fall, es ist in vielen Ländern der Fall, aber in Ägypten eben auch. Den Status quo zu halten, ist primäres politisches Ziel der USA, Europas und auch der Regime. Aus den Unabhängigkeitsbewegungen der 50er und 60er Jahre entwickeln sich so nach und nach in vielen Ländern Privilegiensysteme wie in Syrien, die auf eine Erbfolge setzen. Also in Syrien der Sohn von dem, der wird dann wieder Chef, und in Ägypten will man dasselbe machen. Auch die Islamisten reagieren darauf. Eins möchte ich noch klarstellen. Wenn man sich mit den, das kann man gerne machen, das ist vielleicht nicht uninteressant, aber auch nicht weiter erhellend, ja, die Auseinandersetzung mit der Entwicklung des islamischen Fundamentalismus, ausgehend von den Muslimbrüdern in den 20er Jahren, das können Sie alles nachlesen, das gibt's wirklich wunderbar in vielen Büchern. Ich habe Ihnen da mal ein paar mitgebracht. Der politische Auftrag des Islam, der Koran für Leute, die also jetzt den Dialog der Kulturen führen wollen, unerlässliches Grundelement. Der Islam in Daten, wenn Sie also ein bisschen historisch mitreden wollen. Terror im Namen Allahs, Peter Heine, da kann man das ein bisschen nachlesen, also wie sich der islamische Fundamentalismus als Reflex auf die moderne, eindringende Moderne entwickelt hat. Hauptthese dort ist und Hauptthema der These der Muslimbrüder bzw. der vorhergehenden sogenannten islamischen Modernisten. Ich nenne einfach mal ein paar Namen, Al-Afghani, Mohammed Abdu und so weiter. Das waren also Gelehrte. Hauptthese ist das Nicht-Konkurrieren-Können mit dem Westen, also das Nicht-Gleichziehen-Können in der Entwicklung, in der technologischen Entwicklung, in der gesellschaftlichen Entwicklung, darauf beruht, dass man den Islam nicht richtig interpretiert hat und nicht richtig verstanden hat. Und daraus hat sich eine Lehre entwickelt mit vielen Feinheiten, die natürlich modernistisch geprägt ist, weil das Hauptziel natürlich das ist, dass man mit dem Westen konkurrieren kann. Es gibt keinen Islamisten, der was gegen Autos hätte. Glauben Sie es mir. Es ist einfach viel bequemer, wenn man auf dem Pickup seine Panzerfaust transportieren kann, als wenn man die schleppen muss. Und die Panzerfaust an sich, ja, ist im Kampf der Islamisten gegen alle bösen Feinde dieser Welt natürlich von Vorteil. Obwohl man sagen muss, um das auch nochmal deutlich zu machen, es hat gerade bei den Taliban am Anfang, Taliban sind ja die Religionsstudenten, tatsächlich die Fälle gegeben, wo jemand sich mit dem Ruf Allahu Akbar vom Panzer geschmissen hat, weil er hat gesagt, Gott wird mir schon helfen. Es ist so. Es ist nicht gelogen. Da kommt eine volksislamische Konstante zum Tragen und die erste Generation der Taliban ist auch quasi mehr oder weniger in den ersten Monaten nach ihrem Versuch, die Macht zu übernehmen, eliminiert worden. Also auch Islamisten müssen und können gar nicht anders, als sich der Moderne und der modernen Entwicklung, der technischen Entwicklung anzunehmen. Und sie müssen Antworten finden auf Krisen, die in ihren Gesellschaften auch existieren. Es gibt da ganz verschiedene Gruppen aus ganz verschiedenen Richtungen mit ganz verschiedenen Zielen. Die Internationalisten sind eigentlich die kleinsten Gruppen. Also die, die sich jetzt gegen den Westen wenden, die Anschläge machen. Meistens sind es Gruppen, die national orientiert sind. In vielen Ländern versuchen sie eine Art, ja, man kann sie eigentlich vergleichen mit der CDU und der CSU. Das heißt, es gibt also eine unwahrscheinlich große religiös geäußerte Rhetorik, die mit der Wirklichkeit nicht standhalten kann. Soweit Christoph Borgmar über Marx, Islam, Goodwins Gesetz und das Meme. Die Sendung basiert auf einem Mitschnitt eines gleichnamigen Vortrags, den Borgmar als Gastreferent auf dem Jahresseminar der wertkritischen Theoriegruppe Krisis 2007 in Ipsheim hielt. Produktion und Sprecher der Sendung: Christian Höhner. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.